Zum 28. Gründungstag der DIVJK publizierten die tschechische Internetzeitung Prosperjobskaja Pravda und die Internethomepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan Sondernummer. Auf der Online-Zeitung erschien ein Foto von Präsidenten Kim Il-sung.